Nach seiner Gewohnheit verfiel er, sobald er allein war, schon nach den ersten 20 Schritten in tiefes Grübeln. Als er am Kanal die Brücke betrat, blieb er plötzlich am Geländer stehen und begann ins Wasser zu blicken. Auf einmal stand Avdotja Romanowna hinter ihm. Er war ihr schon am Anfang der Brücke begegnet, war aber vorübergegangen, ohne sie zu bemerken. Dunitschka hatte ihn noch nie in dieser Weise auf der Straße gesehen und war bis zum Erschrecken bestürzt. Sie blieb stehen und wusste nicht, ob sie ihn ansprechen solle oder nicht. Da bemerkte sie Svidrigailow, der eilig aus der Richtung des Heumarktes kam. Aber der schien sich ihr nur heimlich und vorsichtig nähern zu wollen. Er betrat erst gar nicht die Brücke, sondern blieb seitwärts auf dem Gehsteig stehen und gab sich alle Mühe, von Raskolnikow nicht bemerkt zu werden. Dunja hatte er schon von Weitem erblickt und begann ihr Zeichen zu geben. Es schien ihr, als bäte er sie mit seinen Zeichen, den Bruder nicht anzusprechen und in Ruhe zu lassen, dafür aber zu ihm zu kommen. Dunja tat es. Sie entfernte sich, ohne sich bemerkbar zu machen vom Bruder, und näherte sich Svidrigailow. »Gehen wir schneller«, flüsterte ihr Svidrigailow zu. »Ich möchte nicht, dass Rodion Romanowitsch uns zusammen sieht. Ich sage Ihnen lieber gleich, dass ich mit ihm hier in der Nähe in einem Restaurant gegessen habe, wo er mich aufgesucht hat, und ich wurde ihn nur mit Mühe los. Er weiß aus irgendeinem Grund von meinem Brief an Sie und ahnt etwas. Sie haben ihm doch nichts gesagt. Wenn Sie es aber nicht gesagt haben, wer dann?« »Jetzt sind wir schon um die Ecke«, unterbrach ihn Dunja. »Nun kann mein Bruder uns nicht mehr sehen. Ich erkläre Ihnen, dass ich mit Ihnen nicht weitergehen werde. Sagen Sie mir gleich hier, was Sie mir zu sagen haben. Man kann das alles auch auf der Straße sagen.« »Erstens kann man dies in keinem Fall auf der Straße sagen. Zweitens müssen Sie auch Sofja Semjonowna anhören. Drittens will ich Ihnen einige Beweise zeigen. Nun und schließlich, wenn Sie nicht einwilligen, zu mir zu kommen, so verzichte ich auf irgendwelche Erklärungen und gehe sofort weg. Ich bitte Sie aber nicht zu vergessen, dass das höchst interessante Geheimnis Ihres geliebten Bruders sich vollkommen in meinen Händen befindet.«